1. Jahwe Sprach zu Mose und gab ihm folgende Anweisungen. 2. Befiel den Israeliten, das sie sorgfältig darauf achten sollen, im Jahwe zu den festgelegten Zeiten die Opfergaben dazu bringen, die als Führopfer einen Waldvorlegen Jericho in darstellen. 3. Erklär ihnen, dass sie Jahwe taglich zwei Fellelos, ein Jarige Lama als Regelmassages Brandopfer darbringen sollen. 4. Das erste Lamm ist am Morgen vorzubereiten und das zweite Lamm am Abend. 5. Dazu gehort ein Speisopfer aus einem Zentel Feinmehl, das mit einem Viertel all aus zerstossen in Oliven vermischt ist. 6. Dies ist das Regelmassage Brandopfer, das bereits am Berg Sinai als Führopfer mit Waldvorlegem Jericho für Jahwe festgelegt wird. 7. Zu jedem Lamm gehort ein Viertel Wein als Trankopfer, das im Heiligtum Jahwe dargebracht werden soll. 8. Das zweite Lamm sollst du am Abend zubereiten, zusammen mit demselben Speisopfer und Trankopfer y am Morgen, als ein Jahwe dargebrachtes Führopfer von Waldvorlegem Jericho. 9. Am Sabbatag sind zwei Fellelos, ein Jarige Lama dazu bringen, irgend durch ein Speisopfer von zwei Zenteln mit all vermischtem Feinmehl und dem desuchorigen Trankopfer. 10. Dieses Brandopfer ist jeden Sabbat zusatzlich zum taglichen Brandopfer und dessen Trankopfer dazu bringen. 11. Am ersten Tag jeds Monats sollt a Jahwe als Brandopfer zwei Jungstier, einen Widder und sieben Fellelos, ein Jarige Lama darbringen. 12. Für jeden Stier sind drei Zentel mit all vermischtes Feinmehl als Speisopfer vorgesehen, und für jeden Widder zwei Zentel mit all vermischtes Feinmehl als Speisopfer. 13. Für jeds Lamm ist ein Zentel mit all vermischtes Feinmehl als Speisopfer zu opfern, dies als Diant als Führopfer von Waldvorlegem Jericho für Jahwe. 14. Die desuchorigen Trankopfer umfassen ein halbes Maß Wein für jeden Stier, ein Drittel Maß für jeden Widder und ein Viertel Maß für jeds Lamm. Dieses Brandopfer soll das ganz Jahr über und jeden Neumond dargebracht werden. 15. Zusatzlich ist ein Ziegenbock als Sündopfer für Jahwe dazu bringen, der neben dem taglichen Brandopfer und dessen Trankopfer vorbereitet wird. 16. Am vierzehnten Tag des ersten Monats soll das Passafest für Jahwe gefeiert werden. 17. Am fünfzehnten Tag desselben Monats beginnt ein Fest, bei dem sieben Tage lang angesort Brot gegessen werden sollen. 18. Am ersten Tag dieses Fests ist ein heilige Versammlung abzuhalten, bei der keinerlei Werktagsarbeit verrichtet werden darf. 19. Als Führopfer in Form von Brandopfern sollt a Jahwe zwei Jungstier, einen Widder und sieben Fellelos, ein Jarige Lama darbringen. 20. Als Speisopfer ist dazu mit all vermischtes Feinmehl zu geben, drei Zentel für jeden Stier und zwei Zentel für den Widder. 21. Für jeds der sieben Lämmer ist Jules ein Zentel Feinmehl vorzubereiten. 22. Des Weiteren ist ein Ziegenbock als Sündopfer dazu bringen, sooner für Juk zu erwerken. 23. All dies Opfer sind zusatzlich zum taglichen Morgenbrandopfer dazu bringen. 24. Dies Opfergaben sollte sieben Tage lang taglich als Führopfer von Waldvorlegem Jericho für Jahwe zubereiten, zusatzlich zum taglichen Brandopfer und dessen Trankopfer. 25. Siebten Tag des Fests ist ein heilige Versammlung abzuhalten, und der keinerlei Werktagsarbeit verrichtet werden darf. 26. Tag der Erstlinge, wenn Jahwe beim Wochenfest ein Speisopfer von neuen Getreid darbringt, sollte ein heilige Versammlung abhalten und keinerlei Werktagsarbeit verrichten. 27. Als Brandopfer von Waldvorlegem Jericho für Jahwe sollte zwei Jungstier, einen Widder und sieben Einjarige Lama darbringen. 28. Dazu gehort als Speisopfer mit all vermischtes Feinmehl, drei Zentel für jeden Stier und zwei Zentel für den Widder. 29. Für jeds der sieben Lämmer ist Jules ein Zentel Feinmehl vorzubereiten. 30. Außerdem ist ein Ziegenbock als Sündopfer dazu bringen, sooner für Juk zu erwerken. 31. Dies Opfer sind zusatzlich zum taglichen Brandopfer, dessen Speisopfer und Trankopfer dazu bringen, altier müssen Fellelos sein.